Die Jurakönigin von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Jurakönigin, Roman. Stille, weck nicht die Jurakönigin. Hier starrt ihr Zackenschloss. Von dieser Rotfluh, erzählt man, wirft sie sich in schwüler Herbstnacht, wenn Stürme fegen durch den locker Neuschnee, auf ihrem Schlitten jauchzend in den Wildbach und fährt zu Tal auf den entsetzten Wogen. Ein Fels dient ihr zum Boot, ein Stamm zum Steuer. An welchem Dorf sie rüttelt, das zerschellt. Wo Friede träumt und Unschuld betet, wirkt sie. Ja, diese Schlucht ist schlimm. Siehst du die Otter dort schleichen unterm Schierling und überm Thymian die falsche Kupferwolke? Still, mir graut. Komm, lass uns leise fliehen, hier schläft ein Schrecknis. Sie sprach's, er aber schlang um ihre Hüfte hemmend den Arm. Da zuckte sie und stand, vor Wonne schaudernd, schwach und schutzlos, gleich als wie von einem süßen Gift versehrt. Das Antlitz sank, die Knie wankten. Horch! Vom Bach das Rauschen, wie es braust und tobt. Das Ohr betäubend und den Geist verwirrend. Nun schwillt's zum Heulen, nun zum zornigen Brüllen, als ob von schwarzer Riesenfaust gestaut, die Wasser rückwärts brandend hinterm Wald sich sammelten, den Klippenwall zu stürmen. Doch über all dem Tosen schmetterte ein Siegtrompetenton, ein Jubelschrei. Was zauderst du? Triumph, ich bin erlegen! Schon streiften ihre Locken seine Stirn, kosend wie Kindeskuss und lind wie Sünde. Da, sieh! Auf einem Rasenband am Sims der Rotfluh lag im Grase langgestreckt die Jurakönigin. Die Schilleraugen, im Glimmerglanze spielend, lauerten. Und kriechend durch die halbgeschlossenen Lider kamen und gingen böse Schlangenblicke. Verstohlen dehnte sie das Kreuz und schob heimlich den Fuß hinüber in den Abgrund, an einem Quarzblock fingernd mit den Zehen. Der Block bewegte sich. Aufstäubend stürzt er mit ungeschlachter Wucht, die Luft durchsausend, hart auf die Straßenmauer, feuerschmetternd. Von dort in prallen Bogen in die Bachkluft. Ein kurzer Aufruhr, schütterndes Geschiefer, Insektenschnurren, einer Elster Schrei, und durch den hohlen Wald der Widerhall in dumpfem Donner, dann Ruh und Schweigen. Sie starrten in den Schachen, ernst ergriffen, dann löst er widerstrebend seinen Arm zögernd von ihrer Hüfte, ehrerbietig. Ja, diese Schlucht ist schlimm, und du bist heilig. In stummem Wandel schritten sie, den Kopf gesenkt, durch die verwunschene Höllenhochburg, bis das mit einem Freudensprung die Angeln sich öffneten und durch das blaue Tor das gastliche Gelände tauchte. Triften und Weiler, obenher die klaren Gletscher. Jetzt hielt sie plötzlich an, zu ihm gekehrt. Aus ihren Augen strahlt in Himmelsschöne der Unschuld Sieg. Und einen Dankesblick aus ihrem wärmsten Herzen schöpfend, hauchte ihr reiner Mund, ja, du bist groß und gut. Ende von Die Jurakönigin, aufgenommen von Color.